Kapitel 14 Starship Edelweiß. Kalle verteilte die letzten Schlucke Whisky in ihre Gläser. So, Don, das war's. Ach, Schimanski, ich werde mir fehlen. Die Nacht verschwindet im Morgengrauen und unsere Geschichten nähern sich dem Ende. Ich denke, der Whisky reicht gerade noch aus, um uns an unsere letzte wichtige Episode zu erinnern. Den Poetry Slam in Kleinobertal. An diesem Abend ist mir bewusst geworden, dass wir alle unsere eigene Geschichte schreiben und dass es völlig irrelevant ist, ob ein Rudolf Raster unsere Geschichte mit 2 oder mit 9 Punkern bewertet. Was unsere eigene Geschichte betrifft, so ist nur interessant, wie wir sie selbst bewerten. Don, mir hat sie gut gefallen und ich hoffe dir auch. Also trinken wir den Rest und beenden diese Nacht mit einem freundlichen Prost. Es ist nicht unsere letzte gemeinsame Nacht, aber viele werden wir nicht mehr gemeinsam erleben. Auf uns, sagte Don. Auf Dragon und Galactica, antwortete Kalle. Auf Jim Morrison, auf Zitanien, den Castor-Transport, Loch Lomond, Poetry Slams, auf Efi, Linda, Anna, Elfie und Nana, auf Bogi und Tino, auf das Flachland, auf Rudolf Raster, auf DJ Simon von Sing Sing und die Hardcore-MCs, auf Heiligabend, auf die Polizei, auf Bibi Blocksberg und den Soundtrack unseres Lebens oder, ich fasse mich jetzt lieber kurz, auf Kalle Bass und Don John und die Freundschaft. Kalle stieß an. Don, du machst mich sentimental. Schön, dass du dir trotz des vielen Whiskys alles merken konntest. Ob das ist uns wohl go, ob unsere Ohlentage.